Aphorismus. Annahme einer Urheberschaft. In Vereinbarkeit mit der heutigen Ansicht zur Urheberschaft von neuartigen Errungenschaften sollen folgende Worte aufzeigen, dass es zu jedem Vorgang eine Ursache gibt, welche zuordnenbar ist. Für menschliche Werke muss auch gelten dürfen, dass ein Mensch der Urheber davon gewesen ist. Es gibt unterschiedliche Qualitäten einer Urheberschaft. Zum einen wird da die tatsächliche zu nennen sein. Wer etwas getan hat, der hat auch etwas dadurch verursacht. Somit ist er auch der Lenker davon gewesen und hat es bewirkt. Alle anderen Arten der menschlichen Urheberschaft beinhalten notwendigerweise immer auch diese eine.